das süßeste Mädel der Welt. Du bist die einzige, die mir gefällt. Du bist im Wachen und Träumen und immer bei mir. Und wo ich bin, bin ich bei dir. Du bist das süßeste Mädel der Welt. Du bist die einzige, die mir gefällt. Wenn selbst der silberne Mond vom Himmelszelt herunterfällt, du bleibst das süßeste Mädel auf der Welt. Das süßeste Mädel der Welt. Du bist die einzige, die mir gefällt.